Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, das letzte Mal sahen wir uns an einem Samstag, ein Samstag im Mai, 3 Wochen vor seinem Tod. Ein Samstag, wie er schöner nicht sein kann, klar, warm, sonnig. Wir beide hatten uns schon mehrere Tage auf das Treffen gefreut, es gab viel zu bereden. Für 11 Uhr waren wir verabredet, aber schon um 9 schickte Christian mir eine SMS. Lieber Gunnar, kannst du bitte aus dem Eckladen am Amtsgericht 500 Blatt Druckerpapier mitbringen und eine SZ kaufen? Kleine Überraschung im Feuilleton. Dazu hat er ein Emoji eingefügt, einen kräftigen Bizeps, einen muskelbepackten, angespannten Oberarm. Es war der Tag, an dem er seinen vorletzten Artikel veröffentlichte, den über Friedrich Merz als Phänomen. Als Christian mich begrüßte, blitzte der Schalk in seinen Augen auf, wie bei einem gelungenen Streich. Gleich zog er mich zum Küchentisch, wo ich den Text lesen sollte, während er Tee für uns kochte. Er war glücklich, dies publiziert zu haben, als es niemand erwartete. Er war wackelig auf den Beinen, hatte weiterhin Gewicht verloren, bewegte sich langsam. Seine Stimme war brüchig und rau, aber sein Blick hellwach und voller Pläne. Auch wenn er wohl wusste, dass er sie nicht mehr würde verwirklichen können. Wir sprachen dann lange über seine Erinnerungen, die er gerade abschloss. Er zitierte hier gern Jean-Paul, selber Lebensbeschreibung. Christians letztes Buch nach fast 6 Jahrzehnten Schreiben und schreibender Zeitzeugenschaft, 1965 der Gedichtband Kerbholz als Auftakt. Seither sind mehr als 35 Bücher von ihm erschienen, die sich zu einem Werk von seltener Kraft und Beständigkeit, seltener Klarheit und Schönheit gefügt haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich ihn die letzten 20 Jahre als Verleger und Lektor dabei begleiten konnte. Später aßen wir Schattenmorellen mit Eis, saßen auf seiner geliebten Dachterrasse, blinzelten ins Helle. Schönster Sonnenschein, der Held und sein Wetter. Christian mit Strohhut, hellem Leinenjackett, Sonnenbrille und leicht verwegenem Bart. Wir sprachen und sprachen, obwohl seine Stimme schon so schwach war, über so vieles, was ihn beschäftigte. Wir sprachen über Menschen, die ihm viel bedeuteten, über die Zeit im Krankenhaus, über Vertrauen, aber auch über die Unterschiede von Journalismus und Literatur, einmal mehr über Köppen, den wir beide liebten, die Musikalität seiner Prosa im Tauben im Gras und Jugend, wo jeder Satz bebt, über Schreiben als Selbstwerdung, als Selbstbehauptung. Christian genoss den leichten Wind, reckte den Kopf hinein, als ob er den Lufthauch stärker fühlen wollte und sagte unvermittelt, die Menschen sind alle so schnell und übersehen das Wichtige. Er wusste, dass das Tempo um ihn herum schon rein körperlich nicht mehr sein Tempo war. Aber ich glaube auch, er sah das Leben, wie er den Augenblick genoss, die Wärme und das Licht, den sanften Wind und den stahlblauen Himmel, den Tee und das Gespräch, wie er all das für uns Selbstverständliche als Außergewöhnliches, Grundlegendes empfand und genoss. Das war ich von ihm in dieser Intensität nicht gewohnt. Etwas war anders, als ob er bei all den Sorgen, die ihn zuletzt drückten, innere Freiheit und das Wesentliche spürte. Gut 10 Tage später simste er mir, bin im Westend, wieder Krankenhaus. Ich dachte an die Stunden, die wir auf seiner Terrasse unter diesem unglaublichen Himmel verbracht hatten, die Freiheit, die er ausgestrahlt hatte. Im Rückblick war dieser Tag wie ein Abschied. Und ich dachte an die letzten Sätze seiner Autobiografie. Dort heißt es, das leuchtende Blau des wolkenfreien Himmels mag es überall geben, aber nirgendwo erscheint es mir wärmer, kräftiger, tiefer, abgründiger, unendlicher als über Rom. Bei diesem Blau könnte ich bestechlich werden. Wie schön, dass selbst die perfekte Unendlichkeit der Azzurro-Kuppel täuscht. Auch dieses Himmelsblau zeigt nur einen Teil der Strahlen, der weißen Lichtbündel der Sonne in der Atmosphäre. Es ist nur Fragment. Heute wäre Friedrich Christian Delius 80 Jahre alt geworden. Es ist auf den Tag genau 10 Jahre her, dass ich hier im Literarischen Kolloquium zu seinem 70. Geburtstag sprach, ihn als Erzähler, Spieler, Poeten würdigte. 10 Jahre, die wie im Flug vergangen sind. Fruchtbare, schöpferisch ergiebige Jahre, in denen Christian Delius Fontane gleich noch 8 Bücher schuf. Darunter so bestechende wie Die Zukunft der Schönheit und Die 7 Sprachen des Schweigens. Überhaupt, was für ein Werk, was für ein Schaffensbogen. Es beginnt mit dem 10-jährigen Jungen, der, wie wir aus dem kurzen Selbstporträt mit Schimpansen wissen, mit gelähmter Zunge zur Sprache dringt und mit der Schreibmaschine des gefürchteten Vaters sich einen Weltplan tippt und als Beruf angibt, Dichter. Mit dem 21-Jährigen, der gerade einmal ein Jahr nach seinem Abitur auf der Tagung der Gruppe 47 im schwedischen Sigtuna liest und reicht bis hin zu den nun vorliegenden Erinnerungen mit großem A. Über diese Lebenserinnerungen und sicher manch anderes werden nun Jens Biskio und Ingo Schulze sprechen. Ulrich Mattes wird aus dem Buch lesen. Und ich bin sehr froh, Christians Familie hier begrüßen zu können. Seine Frau Ursula Bongartz, seine Töchter Mara Delius und Charlotte Delius, sein Bruder Eberhard Delius, seine Schwester Angelika Delius und weitere Angehörige und Weggefährten. Ich weiß, wie sehr Christian sich auf das Erscheinen dieses Buches gefreut hat, wie gern er diese Premiere erlebt hätte. Und umgekehrt, wie gern würde ich ihm sagen können, dass er uns fehlt, sein ruhiger, genauer Blick, seine Stimme, seine Freundschaft. Doch nun das Wort an Jens Biskio. Ich wünsche Ihnen allen einen reichen, anregenden Abend. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde. Schön, dass Sie da sind. Heute Abend finde ich es besonders schön, dass Sie in so einschüchternder Zahl hier sind. Heute wäre der 80. Geburtstag von Friedrich Christian Delius. Wer Delius liest, der schaut mit anderen Augen auf das Wetter. Seine Zeitgenossen waren ja stolz darauf, seine Generationsgenossinnen und Genossen nicht vom Wetter zu reden. Er aber hat ein Buch darüber geschrieben, über den Helden und sein Wetter. Als ich 2019 mit ihm am Seeufer dort unten über sein Buch »Wenn die Chinesen Rügen kaufen, denkt an mich« gesprochen habe, gab es ein Sommergewitter, aber nur auf der anderen Uferseite. Heute habe ich natürlich morgens gleich geschaut, wie ist draußen das Wetter. Ich fand es anfangs trübe, undeutlich, unentschlossen, würde ich sagen. Das war aber der Kommentar zu den gestrigen Wahlen. Danach hat es sich aufgeheitert, aufgehellt das Wetter. Und so hoffe ich, dass auch dieser Abend in Erinnerung an Friedrich Christian Delius zur Aufhellung beiträgt. Wer über Friedrich Christian Delius nachdenkt, der schlägt leicht und gern große Bögen. Etwa vom mit seinen Worten verschüchterten Knaben, studentischem Dichterling, wie er das nannte, hin zum Büchnerpreisträger. Man könnte das dann detaillieren. Gunnar Schmidt hat Sigtuna, die Tagung der Gruppe 47, schon erwähnt, in einer schwedischen Schulhalle. Im September 1964 bringt der Drittsemesterstudent Delius die gestrengen Kritiker zum Lachen. Und man könnte den Bogen dann schlagen bis hin zu einem seiner letzten Artikel, einer Austrittserklärung aus dem Penn im Mai des vergangenen Jahres. Nun hat aber Friedrich Christian Delius Gott sei Dank ein Buch geschrieben, das uns beim Bogen und große Bogen schlagen ein bisschen in die Quere kommt. Darling, it's Delius, Erinnerungen mit großem A, ist keine Autobiografie, die irgendwo anfängt und dann zielstrebig mit einigen retardierenden Momenten auf das glückliche Ende zusteuert, sondern es ist ein Selbstporträt in Bruchstücken, in Miniaturen zu verschiedenen Stichworten und ein sehr vergnüglicher, belehrender, ich finde, erhellender Einblick in Zeit und Welt von Friedrich Christian Delius. Ich freue mich sehr, dass nachher Mara Delius, seine Tochter, Literaturkritikerin, Leiterin der literarischen Welt, mit uns über ihren Vater sprechen wird. Vorher habe ich das Vergnügen, mit dem großen Erzähler Ingo Schulze über Friedrich Christian Delius zu sprechen. Die Bücher von Ingo Schulze kennen Sie alle. Ich will nur zwei, drei nennen von den 33 Augenblicken des Glücks, das ich im Studium mit Begeisterung gelesen habe, über simple Stories, neue Leben und besonders möchte ich Ihnen die rechtschaffenden Mörder aus dem Jahr 2020 ans Herz legen. Ich freue mich auch besonders, dass Ulrich Mattes hier ist, den Sie alle kennen, wenn Sie sich für intelligente Schauspielkunst, für die Kombination von Klugheit und Schauspielkunst interessieren. Sie kennen ihn aus vielen Filmen. Zum Glück für Berlin spielt aber Ulrich Mattes vor allem am Deutschen Theater. Falls Sie Glück haben und Karten erwischen, können Sie ihn dort im Moment, ich glaube, im zerbrochenen Krug, im Tod eines Handlungsreisenden, im Menschenfeind und wahrscheinlich noch in anderen Stücken erleben. Bevor wir aber reden, soll Friedrich Christian Delius das Wort haben. Und deswegen würde ich Ulrich Mattes bitten, einen ersten Auszug zu lesen, bevor wir uns in konzentrischen Kreisen annähern können an Delius, gehen wir erstmal der Ordnung nach vor und beginnen mit dem Anfang, dem ersten A. A. Blutgruppe A, Rhesus positiv. A4-Papier. 100.000 Blatt besten DIN A4-Papiers, 80 Gramm weiß. Die große Palette einer Papierfabrik stand 1987 eines Tages vor der Haustür. Ein Geschenk. Das Honorar für ein paar Zeilen zum Thema Papier. Leonie Ossowski, die Schriftstellerin, mit der ich von 1986 bis 2003 im Kuratorium des Literaturhauses Berlin arbeitete, hatte mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Text für den Kalender einer Papierfabrik schreiben wolle. Sie dürfe 4 oder 5 Autoren aussuchen. Das Honorar bestehe aus 100.000 Blatt Papier. Viel zu viel, dachte ich, als ich die Palette sah. Das reicht fürs Leben, eine irritierende Vorstellung. Mit Mühe passten die 20 schweren Kartons mit je 10 Packen a 500 Blatt in den Keller. Anfangs verschenkte ich einige Packen an Freunde und die nähere und weitere Familie, aber 80% etwa verbrauchte ich selbst, vorwiegend als Druckerpapier. Es folgten die Jahre der 3 Erzählungen, die Birnen von Ribbeck, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, und der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, in denen ich viel ausdruckte. Dann Umzüge. Nach Rom zum Beispiel musste man kein Papier tragen. So waren erst 2018 die letzten Blätter dran. Selbst wenn ich jetzt zum Dank den Namen der spendablen Firma hier nennen wollte, ich könnte es nicht, weil ich ihn tatsächlich vergessen habe. Offenbar im langanhaltenden Schlaraffenlandgefühl einen unerschöpflichen Vorrat an Schreibpapier auf den Tisch fliegen lassen zu können. Aare. Als schlechter Schwimmer bewundere ich meinen Freund aus Bern, den Dichter Jürgen Theobaldi, auch dafür, dass er ein Jahr jünger als ich noch heute sommers fast täglich in der wilden und seiner Ansicht nach gar nicht wilden Aare schwimmt oder sich treiben lässt mit der Strömung. Er, der beim Schreiben stets jede Strömung mied. Mit keinem Freund korrespondierte ich so ausdauernd, so viel, so lange, so offen, auch mit offener gegenseitiger Kritik. Unser Briefwechsel über mittlerweile 6 Jahrzehnte könnte 2 Biografien ergänzen, fast ersetzen. Die Idee, irgendwann einmal die ganzen Briefe und Mails drucken zu lassen, finde ich keinesfalls abwegig. Man könnte dann auch meine Würdigung seines Schwimmens in der Aare besser verstehen. Gedruckt in der SZ, 13. Oktober 2018, ist allein eine Postkarte Theobaldis aus London, in der er von seinen Gängen und Gesprächen mit Rolf-Dieter Brinkmann berichtet. Datiert an Brinkmanns Todestag, 23. April 1975. Kurz nachdem die Karte im Briefkasten war, wurde Brinkmann vor Theos Augen von einem Taxi totgefahren, wenige Tage vor Erscheinen von Westwärts 1 und 2 und 4 Jahre vor Rom Blicke. Unser Austausch begann, als ich Theo 1974 von Rowohlt, wo er den vielbeachteten Gedichtband Blaue Flecken veröffentlichte, zum Rotbuch Verlag abwarb, wo wir dann die Gedichte Zweiter Klasse und den Roman Sonntagskino herausbrachten. 1978 zog ich in die Niederlande und kurz vor meiner Rückkehr nach Berlin 1984 zog er in die Schweiz. Beste Voraussetzungen für einen intensiven Briefwechsel.

im Buch auch zu finden, halt nach der alphabetischen Ordnung, die Friedrich Christian Delius gewählt hat. Herr Schulze, ich stelle Ihnen jetzt gleich am Anfang eine unmögliche Frage. Das steht hier gut. Ich bitte Sie, davon abzusehen, dass Sie andere Bücher von Delius gelesen haben und dass Sie ihn gekannt haben. Über beides werden wir später noch reden. Wenn Sie nur Darling, it's Delius gelesen hätten und sich nur das vergegenwärtigen, was für ein Autor wird in diesem Buch porträtiert? Wie erscheint er hier? Was erscheint Ihnen an diesem Autor das Interessante, das Wichtige, das Auffallende? Es ist vielleicht sogar noch mal ein Unterschied, ob man das vorgelesen bekommt oder ob man es selbst liest. Also das trägt natürlich noch eine, ich weiß nicht, für mich noch mal eine ganz andere Lebendigkeit. Und ich habe mich auch gefragt, wie Christian das lesen würde. Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich glaubte, ihn zu hören und auch, dass wir auf jeden Fall gelacht hätten. Insofern hätte ich jemanden vermutet, wenn ich nur das gekannt hätte, der keinesfalls so zugewandt gewesen ist auf andere. Aber das stimmt natürlich auch wiederum nicht, wenn man sich überlegt, wie viele Namen da auftauchen und wie viele Porträts. Nur dass natürlich da diese Zugewandtheit eher implizit war. In dem Buch ist berechtigterweise sehr viel von ihm die Rede, von seinem Schreiben und insbesondere auch von seiner Lyrik, was ich überraschend finde, weil ja eigentlich, also ich habe ihn lange fast ausschließlich als Prosaautor wahrgenommen und im Buch geht es ja doch auch sehr dezidiert um die Lyrik. Und wenn man das liest, ist ja irgendwie so ein Forrest Gump der Literatur, der natürlich überall drin gewesen ist. Ja, also irgendwie, als wäre er an allen entscheidenden Punkten dabei gewesen, aber eben nicht, dass er die gesucht hat, sondern er ist da wie reingestolpert. Ja, also mit den Anthologien am Anfang und dann mit der Gruppe 47 und plötzlich ist er bei Wagenbach und plötzlich Rotbuch und dann fährt er da zwischen Ost und West hin und her. Ich weiß, dass ich jetzt Ihrer Frage ein bisschen davonrenne, weil das so schwer ist, das voneinander zu trennen. Aber für mich war er wirklich dieser zugewandte Kollege, der eigentlich immer mehr über den Kollegen gesprochen hat und auch immer mehr von dem gelesen hat, als meistens umgekehrt. Und ich saß durch Zufall am Freitag in einer Kneipe in Erlangen unter einem Foto von ihm und es war so dieses Auflachen von ihm festgehalten. Und das hat ihn ja selbst dann auch immer wie aufgesprengt. Es gab so ein Lachen, das dann plötzlich alles veränderte. Und das ist natürlich etwas, was man vielleicht nicht so in diesem Buch findet, aber wenn man es vorgelesen bekommt, gibt es, glaube ich, lachen wir ja mit, also weil es diese Komik gibt, für die es vielleicht auch das gemeinsame Hören manchmal braucht. Also, das ist eine ungenügende Antwort. Nein. Die führt uns ja weiter. Also man merkt in diesem Buch wirklich, welche große Rolle die Lyrik für ihn am Anfang gespielt hat. Das hätte ich wissen können, es war mir aber nicht so deutlich. Kerbholz, Wenn wir bei Rot die Veröffentlichung in Anthologien, anderen Zeitschriften, die Dokumentarliteratur, welche große Rolle das gespielt hat. Ich habe ihn vor allem aber dann doch in diesem Buch auch als guten Freund von vielen Leuten, der sich dafür interessiert, was machen die, beschreibt und in erster Linie als jemand, der von Zeitgenossenschaft durchaus auch in dem Sinne von Nachrichten gar nicht genug bekommen kann. Mhm. Ist es Ihnen auch so gegangen? Also ich hatte das Gefühl, der muss den ganzen Vormittag Zeitung gelesen haben. Ja, den Eindruck könnte man bekommen. Aber ich finde das ja auch, also so diese, unsere Siemens-Welt, das liebe ich schon auch besonders. Also diese Kritik durch Affirmation und dabei wirklich genau hinzuschauen und indem man das so dann die Gegenthese des anderen übertreibt, viel mehr erreicht als durch so eine Kritik, die ja auch berechtigt ist. Aber so wird es eigentlich das, was man kritisiert, in seiner Absurdität auch gleichzeitig vorgeführt. Und als ich ihn kennenlernte, 95, da war natürlich diese Prozesswelt lag lange hinter ihm. Und hier im Buch ist sie doch so nah wie alles andere. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Ja, persönlich, also ich habe es hier liegen, also ich habe mir mal im Antiquariat in der DDR unsere Siemens-Welt gekauft. Bei Aufbau erschienen. Aufbau erschienen, ja, ja, schon 1974 und habe dann darin gelesen und fand das aber im Osten nicht so interessant, davon hatten wir genug. Natürlich nicht in dieser schönen Form, ist mir dann klar geworden, in dieser Absurdität. Ich hatte das große Glück, dass er mich im Februar 1995 angerufen hat und mir verkündet hat, dass ich den Alfred Döblin Förderpreis bekomme. Und das war natürlich ein denkbar gutes Kennenlernen. Und dann weiß ich nicht, wie das kam. Dann war ja im April oder Mai der große Festakt in der Akademie der Künste. Und entweder haben wir uns davor mal getroffen oder es muss irgendwie ein Treffen da gegeben haben. Und da sagte er mir auch an Ihrer Stelle, oder vielleicht hat er mich sogar auch schon leicht geduzt, aber würde ich das lesen? Und das war eine enorm wichtige Empfehlung für mich, wo er sagte, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, habe ich das Buch verstanden. Und ich habe diese Erzählung, ich glaube, das ist das, was ich am meisten bisher gelesen habe, also ich muss da jedes Mal an ihn denken, dass er diesen Hinweis gegeben hat. Und dann gab es in der Folge gleich verschiedene Zusammentreffen. Wir waren einmal sogar dann im Herbst 95 zusammen in Korbach. Da hatte Wilfried Schöller Delius eingeladen und die beiden Debütanten Wilhelm Händler und mich. Und das war ein sehr vergnüglicher Abend da in Korbach, wobei er dann früher los musste, weil er da andere traf. Und, dort also, ist er zur Schule gegangen. Ja, ja, das ist halt sein Herkommen. Ja, Entschuldigung, das setzt dich jetzt voraus bei der Gemeinde. Ja. Es ist nicht einfach, vor so vielen Expertinnen und Experten von Delius zu reden. Ja. Ja, und soll ich jetzt weiterreden, wie wir uns... Sie haben unsere Siemens-Welt, habe ich nur in der Westausgabe dann mal zur Hand genommen. Er hat ja dann auch noch Wir Unternehmer veröffentlicht, vorher vor allem eine Mitschrift von dem, was auf einem Wirtschaftstag der CDU gesagt worden ist. Und es gibt da die böse Bemerkung, die besonders bösartig entstellt wirkenden Sätze sind originalgetreu aufgeschrieben in diesem Buch. Ich habe ihn als Autor für mich entdeckt mit den Birnen von Ribbeck, also sehr spät. Was haben Sie außer unserer Siemens-Welt von ihm gelesen? Also als er mich anrief, wie gesagt, kannte ich nur das, muss ich zu meiner Schande gestehen, und habe dann natürlich angefangen zu lesen. Und muss der Weltmeister schon erschienen gewesen sein. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Also das würde ich auch immer so als das Buch empfehlen, mit dem man anfängt. Und dann kam ja gleich danach 96 oder 97 das Amerika-Haus. Und das fand ich auch, also das sind mir so mit die liebsten Bücher von ihm, wobei das blöd ist, das so abzuwägen. Aber das kann wirklich nur er erzählen. Ja. Und das hat mich sehr überzeugt, wobei ich vorher noch mal gucken musste, dass der Weltmeister, der ist ja tatsächlich in der Ich-Form geschrieben. Bei ihm ist es ja oft so, wenn es ganz sehr um ihn selbst geht, dass er dann ins Er verfällt. Das ist aber bei dem Weltmeisterbuch nicht. Aber bei dem Amerika-Haus, dass er aber sehr oft Ich sagt, also Birnen von Ribbeck und so weiter. Was ich mir beispielsweise nicht getraut hätte, in LPD-Vorsitzenden in der Ich-Form sprechen zu lassen. aber die Ich-Form ist natürlich auch die unmittelbarste, die einen sofort irgendwie angeht. Ja, man hat sofort eine Beziehung dazu. Ja, ich glaube, es ist für ihn auch charakteristisch. Also das Weltmeisterbuch und das Amerika-Haus oder der Tanz um die Frauen handeln ja auch davon, wie jemand ein Verhältnis zu seiner Gegenwart gewinnt, indem er anfängt zu sprechen oder zu schreiben. Also im Amerika-Haus, was mir auch besonders nahe ist, geht es ja darum, eine Beobachterposition zu den Ereignissen zu finden. Also er nimmt dann teil, aber nicht dort, wo Eier oder später dann nach der Schlacht am Tegeler Weg Steine geworfen werden, sondern er schaut zu. Und genau diese Ich-Perspektive macht es ja eigentlich interessant, was er zu erzählen hat. Ansonsten könnte man ja wirklich Zeitungen lesen. Ich finde es schon, dass er jemand ist, der durchaus auch immer involviert gewesen ist. Also dort, ist, ich meine, das spielt ja 66. Das ist schon, also dieses schlechte Gewissen, ich mache jetzt da nicht mit, ich genüge der Sache nicht. Und er sagt, naja, dieses genau hinschauen und festhalten ist auch wichtig, das muss auch irgendeiner machen. Aber er ist, glaube ich, und daher kommt dann auch diese ja, Genauigkeit bei der Beobachtung, dass er eben doch involviert ist, dass er doch irgendwie Teilnehmer war, ist. Also ich glaube, da gibt es ja so eine Passage, wo er direkt sagt, ich bin der Beobachter, aber er war nie nur Beobachter. Also das war immer beides. Und er hat immer wieder gesagt, entscheidend ist, was im Satz passiert. Also auf gute Sätze kommt es an, auf die Spannung, auf das, was zwischen zwei Punkten steht. Nun gibt es im Feuilleton so allerlei Verlegenheitsfloskeln, die man im Zusammenhang mit Friedrich Christian Delius gern bemüht. Die eine Floskel, man nennt ihn einen Chronisten. Manche reden auch von einem Moralisten. Wie sehen Sie das? War er ein Chronist, ein Moralist? Also das ist ja immer positiv gemeint mit dem Chronisten, ja. Aber ich finde eben, dass das Schriftstellern nicht so besonders gerecht wird. Man kann natürlich sagen, das ist die Innenseite der Weltgeschichte und wenn ich über etwas tatsächlich etwas erfahren will, dann nehme ich eben irgendwie einen Stendhal und dann weiß ich irgendwie etwas mehr über die Zeit, was ja nicht das Geschichtsbuch ersetzt, aber trotzdem ist es eine andere Sicht und das ist bei ihm, glaube ich, schon, dass man sehr viel über die Zeit erfährt, in der er gelebt hat, dass er da wirklich Bilder, Erzählungen, ja, wirklich da prägende Dinge geliefert hat. Also insofern ja, aber natürlich jetzt nicht im Sinne von objektiver ja, eben was ich mir jetzt eigentlich unter einem Chronisten vorstelle. Ja, also, und was war das Zweite? Moralist. Ach, Moralist. Ja, gut. Ja, das würde ich, das ist jetzt schwierig. Ja, natürlich. Also, weil, aber nicht im Sinne von moralisieren, glaube ich. Also, das natürlich, also ich stocke jetzt so, weil ich das für selbstverständlich halte, ja, dass man natürlich, auch wenn man vielleicht zu ganz verschiedenen Ergebnissen kommt, aber doch, dass man glaubt, sich möglichst moralisch zu verhalten. Ja, das ist ja irgendwie, doch möchte man ja, dass man, ist ja auch der Weg zu den anderen. Und in dem Sinne glaube ich, dass er schon, also einfach, also er ist jemand, der immer weiter fragt und der eben wirklich dieses Gefühl für Unstimmigkeiten hat. Es gibt, ich weiß nicht, ob das noch gelesen wird, aber dieser Besuch in Hiroshima, wo er die Libusche Monitorwahl beschreibt, die kriegen da irgendwie so ein komisches Buch geschenkt, so ein Hochglanz und die haut's in der Nacht in den Fluss und das geht aber nicht unter und in dem Versuch, dieses Buch zu versenken, wäre sie fast ertrunken und er fühlt sich in diesem ganzen Offiziellen nicht wohl und dann fahren sie weg. Und dann kommt er nochmal zurück, fährt nochmal zurück nach Hiroshima und geht zu einem Baseballspiel, völlig öde. Und dieses, das fand ich so schön, dieses Zurückkommen. Und jetzt gucke ich dann nochmal allein und jetzt stehe ich dort, wo was ganz neu, also das vermutet man jetzt nicht, dass man in Hiroshima zum Baseballspiel geht. Und das finde ich so schön, da muss man dann gar nichts sagen. Aber das hat eben diese Zugewandtheit und dieses, ja, sofort reagieren, dieser Rahmen war nicht der angemessene. Ich würde sagen, er ist ein Moralist, der sich selbst misstraut die ganze Zeit. Ja, gut, das hätte ich gleich sagen müssen. Moralisten müssen zuerst in der Selbst... Natürlich, die leben durch die Selbstkritik. Ja. Und in Darling It's Delius gibt es ja auch eine Warnung. Vorsicht, das werden jetzt moralische Zeiten. Ja, also, das sieht er aber schon sehr früh. Ist er das durchaus auf Distanz. Jetzt kommen wir beide nicht aus Berlin-West, sondern aus der DDR. Und für Delius' Leben, soweit wie ich es mir zurechtgelegt habe, ist die Polarität zwischen Berlin-West und Rom ganz entscheidend. Wovon ich das nur in Klammern gelernt habe, dass es in Berlin immer besonders gut ist, wenn man sich noch was anderes sucht. Einen starken Gegenpol und Rom wird als starker Gegenpol ja wohl gelten können. Was erfahren wir über die Atmosphäre in Berlin-West, über die Diskussion in den Büchern von Delius? Oder hat sie das gar nicht so interessiert wie mich, der ich eher historisch interessiert lese? Das kriegt man ja bei seinen Sachen, also sprich Amerika, Haus und anderen Dingen ja immer sofort mit geliefert. Also dieses Beheimatetsein in West-Berlin, obwohl er ja auch viel in anderen, also in Holland gelebt hat und Bielefeld, ja, danke. Und Rom ist, glaube ich, auch, und das wäre vielleicht noch auf Ihre erste Frage, das war ja für ihn schon wichtig, also seine Ehe, seine Zweisamkeit und das war ja auch irgendwie das, wo er auch, das spielte im Alltagsleben eine große Rolle. Also man hat Christian selten alleine erlebt, das war irgendwie immer auch wichtig und das spielt jetzt in dem Buch, wird das natürlich alles angedeutet, aber doch irgendwie auch geschützt gehalten. Also da erfährt man das wenig, also natürlich, aber wie er seiner Frau entgegengeht und vorher aber plötzlich fällt er um und was passiert dann? Und so. Und ich hatte das Glück, ich habe ihn in Rom erlebt und da haben wir auch sein Buch, sein Mutterbuch mit vorgestellt und das war für ihn wirklich so ein Gegenpol und dass er aber auch natürlich diese andere Lebensweise, er hat glaube ich schon, weiß nicht, ob er erst dort oder schon vorher Hüte getragen hat, aber das kann ich nicht so sagen, aber jedenfalls hat ihn das da bestärkt, also das, was man sich vielleicht in Berlin nicht so traut, was dann aber eben in Rom viel eher geht und natürlich auch vielleicht auch praktischer. Ich habe ihn dann auch in Charlottenburg mit Hut. Naja, das schon, naja, aber sozusagen, wo er das so richtig da erstmal angefangen hat und ausgelebt hat. Aber ne, es ist ja eine sehr, ja doch, es lebt, also auch das Essen gehen und so weiter. Also das ist ja schon etwas, was man da exzessiver noch betreiben kann. Aber es ist ja auch einfach die Historie, auch diese Analogie und Differenzierung, Nationalsozialismus, Faschismus, was ihn sehr beschäftigt hat. Dann natürlich diese Gegenwart mit Berlusconi. Also das war, naja gut, also dann die Kirchengeschichte, die überhaupt die Auseinandersetzung mit der Religion, jetzt mit dem Katholizismus, eher aus dem protestantischen Haus, ja, was ihn so viel Kraft gekostet hat, von den Kirchenliedern wegzukommen. Und plötzlich beschäftigt er sich genau wieder damit. Also das ist, glaube ich, also Rom ist so ein, war für ihn enorm wichtig über das Wichtigste Persönliche hinaus. Die Leitkultur in Berlin vor 1968, hat er geschrieben, war das Lachen. Mhm. Wenn man seine Bücher sich vorlesen lässt, wird man immer wieder auf Momente von besonderer Komik oder von besonderem Humor stoßen. Mhm. Zumindest erscheint es mir so. Es gibt von ihm eine grandiose Lesung vom Amerika-Haus. Da ist mir erst aufgegangen, an wie vielen Stellen das doch sehr untergründig ironisch oder humoresk ist. Können Sie diesen Humor beschreiben oder interpretiere ich den nur aus Vergnügungsbedürfnis hinein? Naja, Humor ist ja, glaube ich, auch etwas, wo man, was ja auch immer so ein Leben mit Differenzen oder Unstimmigkeiten ist. Ja, also das ist ja also auch ein Paradox. Also wer immer genau das Richtige weiß sich verpflichtet fühlt, jetzt immer dieses Entweder-Oder. Und Humor ist ja immer sowohl als auch. Und es hat für mich am ehesten eine Beziehung zu, was wir so Mitteleuropa nennen, also zu ungarischen Autoren, also dieses vielleicht auch österreichischen, also da ist so eine andere Art eine Selbstverständlichkeit von Humor. Also jeder, der Esterhazy, aber auch Nadasch und Tertes, also das, die haben ja ständig gelacht, ja, und es war bitter alles. Und da, glaube ich, da hat er sich sehr aufgehoben oder das hat ihn sehr, sehr angesprochen und traf in ihm etwas. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Es gibt, weil Sie Kertész gesagt haben, einen, wie ich finde, grandiosen Essay von Friedrich Christian Delius über einen Satz von Kertész, der ist in Sinn und Form 2018 erschienen, hat der Humor seinen Ernst verloren. Und warum wir in nicht so humorfreundlichen Zeiten leben, sondern stattdessen in Spaßzeiten, kann man dort sehr gut nachlesen. Aber wir wollen wieder Delius hören. Und deswegen bitte ich Ulrich Matthes, den zweiten Block zu lesen. Amazon. Nicht eine Bestellung, kein Cent bis heute. Das soll so bleiben.

endete alles mit einer Prügelei. Herr Sunke warf buchständiges Ausweichen, floskelhafte Argumente und Nichtreflektieren der eigenen Situation vor. Buch zu Kasunke, er sei ein Narziss, mache andere nur nieder, dulde keine anderen Meinungen und wollte immer das letzte Wort haben. Nach kurzem Wortgeficht warf Buch einen Holzaschenbecher auf Kasunke und wollte ihn vermöbeln. Erste Treffer auf beiden Seiten, wir rissen die beiden auseinander. Buch wollte sich auf dem Hof weiterdreschen, das ist die einzige Sprache, die du verstehst. Dazu kam es nicht, wohl aber zum Ende des Arsch und zur Erkenntnis, in der Gruppe werden Autoren nicht besser, sondern wenn sie auf Gemeinsamkeit aus sind, schlechter. Jetzt müssten wir Hans-Christoph Buch zu einem Gegenstatement bitten. Ich kann nur sagen, das Wort Arsch für die Gruppe kam von mir. Ich würde jetzt, wenn Sie mich daraufhin nicht mit einem Aschenbecher bewerfen, sagen, da war was gesehen bei der Namensgebung, damit ist was getroffen. Die Literaturdebatten wollen wir jetzt hier nicht fortführen, sondern wir wollen die Tochter von Friedrich Christian Delius, Mara Delius, nach oben bitten und über ihren Vater, über den Menschen, Freund, den Förderer Friedrich Christian Delius sprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau Delius. Das ist bestimmt nicht ganz einfach. Ich kann mich erinnern, dass ich eine gewisse Zeit hatte, da wünschte ich mir, meine Eltern hätten einen anderen Beruf. Weil ich immer nicht erklären konnte, worum es ging in der Schule und fand so Bauarbeiter, Apotheker, Krankenschwester, das Lokfahrer, das wäre doch das Richtige. Wie ist es Ihnen als Schriftstellertochter, als Schriftstellerkind ergangen? Da fangen Sie auch gleich bei mir mit einer unmöglichen Frage an, das finde ich sehr sympathisch. Ich dachte immer, das Unmögliche zuerst und dann steigern. Ja, völlig, völlig richtig, bin ich absolut dabei. Aber die Frage ist sehr interessant, weil sie meiner Schwester Charlotte und mir schon sehr früh gestellt wurde, wie es denn sei, als Schriftstellerkind aufzuwachsen. Und ich weiß immer noch, dass wir uns immer gefragt haben, was denn das bitte schön sein soll, ein Schriftstellerkind oder eine Schriftstellerkindheit. Denn für uns Kinder war unser Vater ja nicht Schriftsteller, sondern einfach Papa war einer, der Bücher schrieb. Zurückgezogen in seinem Arbeitszimmer und wenn sie fertig waren, kam er dann raus und diskutierte mit uns die Titel und die Cover. Gelegentlich kamen dann andere Leute vorbei, die Bücher schrieben. Manchmal hießen sie sogar auch noch Buch. Andere wiederum, ich erinnere mich noch daran, dass wir einmal einen Mann besuchten, der einen kuriosen Schnurrbart trug und einen sehr sympathischen, zottligen Hund mit sich führte und uns Kinder überzeugte, dass Kapern doch nicht so scheußlich sind, wie wir immer bis dahin gedacht hatten. Das war dann Günter Grass. Also das waren so Namen, die eine Rolle spielten, aber natürlich in dem Sinne keine Schriftstellerrolle. Und wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich auch gar nicht sagen, dass das Besondere die Schriftstellerkindheit, Schriftstellerkindheit war, sondern eher die Art und Weise, wie wir eine Kindheit in der Sprache tatsächlich hatten. Das hat verschiedene Hintergründe. Wir sind gewissermaßen doppelt geprägt. Meine Mutter war Linguistikprofessorin, der Vater Schriftsteller, können Sie sich ja vorstellen, was da zu Hause los ist. Also es wird sehr viel vorgelesen. Maurice Sendak erinnere ich, Tomi Ungerer rauf und runter, Alice im Wunderland. Ich gucke meine Schwester an und überlege, was noch, Hilke Radatz natürlich. Aber das Schöne war, und ich glaube, das, was uns bis heute prägt, das waren jetzt nicht nur einfach diese Geschichten, sondern die Erfahrung, ja, das letztlich, dass wir an unserem Vater die Wunder der Schrift tatsächlich ablesen konnten. Also er schien immer beim Vorlesen ein anderer zu werden. Er war jemand, der auch in der Familie jetzt nicht wahnsinnig viel gesprochen hat und auch eher in der Tendenz eher leise. Und beim Vorlesen schien er sich so zu verwandeln und irgendwie mehr er selber zu werden. Und ich glaube, das war sehr prägend für uns beide, so dieser Sinn, dass die Sprache eine Art Abenteuerort ist, vielleicht auch ein Versteck in einer gewissen Weise. Wir hatten so Wortgeheimnisse miteinander. Es gab so erfundene Unsinnsbuchtitel, es gab Quatschgedichte, es gab so spontan Gedichte. Das gab ständig solche Fragen wie, warum ist die Banane krumm? Ja, wenn die Banane gerade wäre, dann wäre sie keine Banane mehr. Wie auf der gleichnamigen Wagenbach-Platte, die wir gern und viel gehört haben mit Gedichten von Jandl und Bixel. Das Einzige, was es nicht gab, war so eine Form von Bildungshuberei gewissermaßen. Also es wurden nicht die gesammelten Werke Kafkas neben die Cornflakes gestellt, sondern es gab ein offenes Regal, an das wir immer ran konnten und uns eine etwas wüste, frühe Lesebildung, glaube ich, dadurch gesichert haben, in der irgendwie sowohl irgendwann Kafka vorkam, als auch Seyfried oder wer noch? Ich muss meine Schwester angucken. Seyfried oder die Titanic kam auch vor, also einfach ein wildes Lesen. Er hat Ihnen nie gesagt, das müssen Sie mal lesen? Nein, das kam erst später, als wir entdeckten, dass wir wahrscheinlich von ähnlichen oder vergleichbaren Kriterien ausgehen, was Literaturkritik angeht. Aber weil Sie das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil Sie nach dieser Kindheit fragten oder dem Topos-Schriftsteller Kind, ist das Interessante, dass diese permanente Sprachspielbereitschaft sich bis zu seinem Tod erhalten hat und noch an die nächsten Generationen weitergegeben wurde. Und auch, das vergisst man wahrscheinlich auch leicht, auch einfach dieses Bild des zu Hause arbeitenden Vaters. Also das war das Gegenteil so einer BRD-Noir-Idee des Aktentaschenvaters, der dann irgendwann abends um 6:30 nach Hause kommt und das Feierabendbier möchte, sondern unsere Mutter ging arbeiten und er war zu Hause. Das ist es, was mich persönlich besonders interessiert. Wie hat er gearbeitet? War es so, wie ich mir das vorstelle, morgens 3 Stunden Zeitungslektüre, Spaziergang, 2 Stunden Schreiben? Für die späteren Jahre kann ich das nicht so genau sagen, aber ich weiß, dass mein Vater immer ein sehr strukturierter Mensch war und sich sehr genau an die Routinen, die er sich gesucht hatte, gehalten hat, einfach als eine Form von Sicherheit, glaube ich. Ja. Wir haben vorhin die Birnen von Ribbeck erwähnt, also ein Buch, was mir besonders lieb ist. Ich will auch sagen, warum. Einmal die Geste, wir nehmen wahr, dass die Mauer gefallen ist und gehen hinaus. Viele haben ja gesagt, na, ob wir das so ernst nehmen müssen, wissen wir gar nicht. Zum anderen scheint mir da die richtige Form gefunden, um die Offenheit des Augenblicks, in dem ja noch keiner so genau wusste, wie es weitergeht, einzufangen. Und die verschiedenen Stimmen und Stimmungen. War damit auch für die Familie ein Reiseprogramm verbunden? Ja, allerdings. Ich gucke meine Schwester an, die nickt. Das kann man wohl sagen. Also es ist ganz interessant, als Herr Schulze vorhin über den politischen Delius sprach und die Frage, inwiefern Politik eine Rolle spielt, aus Kindersicht war das natürlich was ganz, ganz anderes. Also ich war 10, als die Mauer fiel, aber es war wahrscheinlich so der erste politische Moment, der auch innerhalb der Familie als Moment als solcher unglaublich wichtig war. Ich erinnere mich sehr genau an diese sehr unverstellte Freude meines Vaters, dass wir wohnten in einer sehr westberlinhaften Wohnung, einer Seitenstraße des Kudamms, wie man da so das Trabi-Geröhre hörte und der Vater erfreut sagt, jetzt können wir endlich mit euch zusammen, können wir nach Ost-Berlin fahren und besagten Bernd Öburg und seine Schildkröten besuchen, fahren den Freund. Das erinnere ich noch sehr genau, dass das eine große Rolle gespielt hat und dann in der Folge davon wahrscheinlich jedes zweite Wochenende wurden wir nach Brandenburg verbracht und haben da die verschiedenen Dörfer der Gegend erkundet. Ja. Ich glaube, das sollten wir hier ausdrücklich nochmal hervorheben. Als die Mauer gerade gebaut worden war, hat Friedrich Christian Delius sich darum bemüht, Kontakte nicht abreißen zu lassen, sondern eine Anthologie von Schriftstellern in der DDR herauszugeben. Er hat Günter Kunert getroffen und gefördert. Von ihm stammt der Vorschlag, ein Biermann-Buch mit Marx und Engelszungen zu nennen. Die Formulierung stammt von Biermann, der Vorschlag von Delius. Er hat sich um Thomas und Peter Brasch gekümmert. Er hat den für mich wichtigsten Schriftsteller der DDR betreut, mit bei Rotbuch, nämlich Heiner Müller. Da sind sehr viele Verdienste, die im Buch nur sehr am Rande vorkommen, die ich aber besonders hoch schätze. Wie hat er Ihren Werdegang als Literaturkritikerin gesehen? fand er Literaturkritik überhaupt interessant und wichtig und hat er sie unterstützt? Zur Literaturkritik als solcher muss man sagen, das kommt ja auch im Buch vor, die Auseinandersetzung mit der Kritik und auch seine Lust in einem Moment, seine unbändige Lust, einem Kritiker, den einmal verrissen hatte, ein Glas Rotwein übers Hemd zu schütten. Ich weiß auch, wer das war, ich werde es aber nicht verraten. Mein Vater war, ich habe ihn dann gefragt, ob es ihn überrascht hat, dass ich irgendwann zur Literaturkritik fand. Und es hat ihn tatsächlich überrascht, auch deswegen, weil ich, bin auch mit 23 nach London gegangen und bin erst mal dort geblieben. Allerdings war nicht nur ein Jahr da, sondern dann am Ende 10 Jahre unterwegs und hatte mich da zurückgezogen und sozusagen keine deutschen Texte geschrieben. Mein Vater wusste davon nichts und irgendwann rief ich ihn an und sagte, Papa, kauf mal die FAZ. Und so erfuhr er gewissermaßen von meinem Interesse. Also das war wahrscheinlich eine nötige Distanz erstmal. Und hat er ihren Weg dann weiterverfolgt, alle Kritiken immer gelesen? Ich glaube, er hat die allermeisten gelesen. Er war zumindest ein sehr treuer Leser der literarischen Welt, der jeden Samstag zum Zeitungsladen taperte und ich glaube auch die meisten Ausgaben aufgehoben hatte dann, ja. Eine Frage an Sie beide. Wenn wir auf den Menschen Delius schauen, dann haben wir da den Schweiger, so wird er oft beschrieben, als jemand, der als Kind, da er stotterte, zum Schweigen verdammt war. Haben Sie ihn auch so schweigend erlebt? Ich habe ihn einmal sehr schweigend erlebt, dafür sagten seine Augen jetzt bitte nicht diese Klischees. Aber eigentlich habe ich ihn nicht ich wäre nie auf die Formulierung der Schweiger gekommen, weil man hatte, das war so eine Zurückhaltung, vielleicht auch manchmal eine Schwierigkeit, die mir auch vertraut ist, jetzt, was sage ich jetzt? Dafür hatte man bei ihm irgendwie das Gefühl, du musst jetzt keine Angst haben. Also das war, da war keiner, der einen in irgendeiner Form prüfte. Ich habe es wirklich als eine Zurückhaltung und ein großes Interesse am anderen, was wirklich sehr viele betraf. Und wenn das nicht, das ist natürlich eine Tautologie, aber er war wirklich einer der kollegialsten Kollegen, muss man so sagen. Da gibt es, das war auffallend. Und ich habe diese Zurückhaltung, die jetzt, wo er so ein bisschen zum Schweiger stilisiert wird, habe ich nie so empfunden. Ich fand ihn immer er wusste schon immer, wonach er fragt und was er jetzt sagt oder worauf er aufmerksam macht. Gut, wir wissen ja alle, dass es verschiedene Formen des Schweigens gibt. Dafür, und wer das nicht weiß, kann natürlich auch eins der Bücher meines Vaters lesen, um das nochmal nachvollziehen zu können, in den 7 Sprachen des Schweigens. Wobei da eigentlich, hätte ich am liebsten noch gerne gesagt, im Grunde eine 8. Sprache vergessen hat oder eine 8. Art des Schweigens vergessen hat. Und das ist das Deliusche Familienschweigen. Das ist für Außenstehende nicht immer so leicht zu verstehen, weil das mitunter sehr lange dauern kann und auch sehr still werden kann. Aber ich glaube, das gilt für meine Schwester und für mich auch. Wir konnten mit niemandem so vertraut und so innig schweigen wie mit unserem Vater, als glücklichem Schweiger dann auch. Ja. Als glücklichen Schweiger finde ich ihn gut beschrieben, aber auch als sehr guten Zuhörer. Ich habe ihn, Sie kennen ihn alle besser, ich habe ihn nur kurz erlebt und selten, aber immer als jemand, der wirklich dann genau wusste, welche Fragen in diesem Fall interessant sind und sehr genau zuhörte. Es ist, ich verrate Ihnen ein kleines Betriebsgeheimnis des Literaturbetriebes, nicht so oft, dass sich jemand wirklich dafür interessiert, was Sie sagen. Ja, er war auch, wenn ich gerade auch so, ob das die Darmstädter Akademie war oder die Berliner, er war eigentlich sehr regelmäßig immer da. Also er hat das auch gesucht, diese Atmosphäre. Und ich weiß noch, an seinem Nachruf sagte Ernst Osterkamp, er müsste jeden Moment reinkommen. Also er erzählte so dazu, war so präsent eigentlich in dem. Deshalb ist das mir mit dem Schweiger gar nicht so geläufig. Es gäbe noch sehr viel zu besprechen und vor allem wäre über seine Bücher im Detail zu reden, aber das sind 18 und mehr Bücher, über die dann zu sprechen wäre, das schaffen wir heute Abend nicht, aber wir wollen ihn unbedingt noch einmal hören. Ausreichend. Er war 14 und konnte nichts. Ein schlechter Schüler, am Gymnasium Bad Hersfeld, zweimal knapp dem Sitzenbleiben entronnen. Nun der Versuch an einer neuen Schule, Melanchthon-Schule in Steinertal, Kreis Ziegenhain, ein Internat. Schnell war klar, auch hier lag er weit unter dem Klassendurchschnitt. Vor allem in den Hauptfächern Latein, Griechisch, Mathematik musste er sich bei jeder Hausaufgabe, bei jeder Klassenarbeit anstrengen, nicht vom Schwachen ausreichend ins Mangelhaft abzurutschen. In den anderen Fächern sah es kaum besser aus. Ein befriedigend, zum Beispiel in Deutsch, war schon eine Spitzennote. In keinem Fach glänzte er, auf dem Schulhof auch nicht. Er konnte nichts. Es gab kein Feld, auf dem er besser war als andere und sich damit etwas Anerkennung holen konnte. Er spielte kein Instrument, kannte sich in musikalischen Dingen nicht aus. Der Jazz war so neu für ihn wie die Klaviersonaten Beethovens, von denen ein Pianist alle 4 Wochen 2 oder 3 zum Besten gab. Im Sport gehörte er zu den Schwächsten. Er versuchte wenigstens durch Zähigkeit und Ausdauer in den Rang eines Langstreckenläufers aufzusteigen und scheiterte kläglich. Selbst im Fußball war er eine Randfigur. Die kleinen Erfolge in der Schülermannschaft seines Dorfes Werder und die Begeisterung für die deutschen Weltmeister 3 Jahre nach dem Sieg in Bern reichten nicht aus, um auf dem Steinertaler Platz irgendjemandem zu imponieren. Vor dem Schwimmbad versuchte er sich zu drücken. Ein Sitzenbleiber, ein Taugenichts, der nicht mal zum Ausreißen taugte, er riss nur vor dem Zahnarzt aus. Er las nicht wenig, konnte aber weder mit besonderen Leseerlebnissen noch mit geschickten Nacherzählungen bestimmter Bücher aufwarten. Er stotterte mehr als die anderen Stotterer der Schule. Nur 2 aus seiner Tertianergruppe hatten noch keine Schamhaare, einer davon war er. Mit den Ohren wackeln konnte er nicht, keinen Kopfstand, nicht mal als Klassenclown taugte er. Er spielte schlecht Skat, lernte mühsam das beliebteste Kartenspiel Doppelkopf und war doch nur gefragt, wenn der 4. Mann fehlte. Er war weder stark noch klug noch schnell. Natürlich hatte er keine Freundin. Er fing gerade erst an, heimliche Blicke in Richtung der schöneren Mädchen zu schicken. Die ersten Monate im Steinertal, sie hätten eine Katastrophe für ihn werden können, aber das Gegenteil geschah. Er empfand sie als Befreiung. Er fühlte sich trotz seiner 100 Schwächen akzeptiert und vielleicht auch mit diesen Schwächen akzeptiert. Als stiller Sonderling, der weder positiv noch extrem negativ auffiel. Viele erkannten seine Hilflosigkeit deutlicher als er und ermunterten ihn. Die meisten Lehrer, die Erzieher, die Mitschüler, die Mitbewohner und sogar der Direktor. Häme und Hänseln hat es allenfalls spielerisch gegeben. Sadistische Rituale der Demütigung, die seit dem Törleß in allen Internatsromanen beschrieben werden, fanden zu seiner Steinertaler Zeit und in seiner Altersgruppe nicht statt. Er jedenfalls hat nichts davon mitbekommen. Und wegen dieser vielen Ermunterungen und trotz seiner schlechten Leistungen hat er diese Zeit als Befreiung erlebt. Eine Befreiung vom strengen Elternhaus. Überall ausreichend mit Minuszeichen. Darum wurde er nicht versetzt, aber das war keine Schande. Der Beschluss, ihn die Obertertia noch einmal wiederholen zu lassen, war einvernehmlich zwischen den Lehrern und den Eltern und ihm gefasst worden. Jedenfalls wurde ihm die Sache so dargestellt, als hinge die Nichtversetzung auch von seiner Zustimmung ab. Man hätte ihn mit Ach und Krach versetzen können, aber es schien besser, ihm den Schulalltag durch die Wiederholung des Stoffes zu erleichtern. Eine vernünftige Entscheidung, fand auch er. Im Internat stand außerdem der Aufstieg von Gruppe oder Stube Helgoland mit etwa 20 Schülern in die Stube Atlantis mit nur 8 Mitschülern in Aussicht, wo jeder, welches Privileg, einen eigenen Schreibtisch hatte. Ein Vierteljahr zuvor waren seine Eltern mit den 3 Geschwistern von Werder umgezogen nach Korbach in Waldeck, in der nordwestlichen Ecke Hessens. Hier gab es ein altsprachliches Gymnasium und am liebsten hätten ihn seine Eltern sofort dahin wechseln lassen, vor allem der Kosten wegen. Er sträubte sich mit allen Kräften, wehrte sich in heftigen Briefen, er wollte im Steinertal bleiben. Nichts zog ihn in die häusliche Enge zurück. Und er spürte, wie er immer mehr profitierte von den Anregungen und Gesprächen im Internat und von den relativ freundlichen, engagierten Lehrern in der Schule. Es kam zum Kompromiss. Ein halbes Jahr durfte er noch bleiben. Ein halbes Jahr mit der Erleichterung der Wiederholung des Obertertiärstoffes. Ein halbes Jahr in Atlantis. Der Sitzenbleiber war also nicht unglücklich. Als er mit dem Fahrrad das Nichtversetztzeugnis im Gepäck am Beginn der Osterferien Richtung Korbach startete. Beim Verabschieden sagte ihm ein Mitschüler, take it easy. Die drei Wörter machten ihn fröhlich. Er rief sie immer wieder laut vor sich hin, auf den Landstraßen und Bundesstraßen, auf der langen Strecke über Ziegenhain, Jesberg, Zwesten, Bad Wildungen, Waldeck, Sachsenhausen. Je näher er Korbach kam, desto weniger leicht ging ihm dies Motto von den Lippen. Das halbe Jahr nutzte er wie ein Ganzes. Die Schulleistungen wurden besser, immer noch nicht gut, aber doch so, dass sie ihm den Albdruck des ewigen Versagers nahmen. Aus dem Schüler mit dem Schlechten ausreichend war immerhin ein Schüler mit einem Ordentlichen ausreichend geworden. Dank dieser Erleichterung konnten sich die ersten Interessen entfalten. Er las zum ersten Mal Kafka, Wolfgang Borchert. Es wurde über Camus, moderne Kunst und Jazz diskutiert. Er hörte staunend zu. Er stotterte weniger, unter Freunden noch weniger. Barthaare und Schamhaare waren gewachsen. Der Fußball war nicht mehr wichtig. Die ersten ehrfurchtsvoll kritischen Gedanken über das Christentum. Ein Freund wusste viel von der Philosophie, ein anderer vom Jazz, ein dritter von den Mädchen. Die aus der Ostzone gekommenen Mitschüler hatten Spannendes zu erzählen. Natürlich hatte er sich verliebt in eine aus dem Mädchenheim, natürlich in die schönste, beliebteste, unerreichbarste. Gegen seinen Willen hatte er das Internat zu verlassen, wie der Kompromiss mit den Eltern es befahl im Herbst 1958. Jungen weinen nicht, hatte er gelernt. Aber getrauert hat er lange. Auch am neuen Ort gab es kein Feld, auf dem er besser war als andere und sich etwas Anerkennung holen konnte. Er spielte immer noch kein Instrument, war im Sport bei den Schwachen und auch sonst nach wie vor weder stark noch klug noch schnell. Also blieb er an den Wörtern hängen. Ihm blieben nur die Wörter. Das Lesen, die Sprache, das Schreiben. Auf dem Gymnasium wurden die Noten etwas besser. Aber nachdem er sich entschieden hatte, möglichst viel seiner Freizeit für das Schreiben und die Arbeit an der Schülerzeitung herzugeben, tat er für die Schule nur noch das Nötigste. Auf die Noten oder gar den Notendurchschnitt kam es anno 1963 nicht an, nur auf das Bestehen des Abiturs. So begnügte er sich mit einem ausreichend in den meisten Fächern. Und die letzten beiden? Ayla Albert. Am letzten Abend des Ausflugs der Gruppe 47 nach Princeton in New York im April 1966 nahmen die Jazzkenner Hans-Christoph Buch und Hans-Peter Krüger mich mit ins Slugs Saloon zum Konzert der Free-Jazz-Saxophonisten Albert Ayla. Die unerhörteste, wildeste Musik jener wilden Zeit versetzte mich in einen Wirbel aus Entrüstung, Abwehr, Bewunderung und Erstaunen über die Möglichkeiten von Radikalität in der Musik, in der Kunst. Das Erlebnis, auch der körperliche Schock, den dieser Free Jazz auslöste, blieb unvergesslich, aber eher diffus im Halbbewusstsein gespeichert. So verstörend, so kompromisslos würde ich nie sein, nie werden, das ahnte ich. Trotzdem regte diese Extremerfahrung zu ästhetischem Mut und neuen Energien an, ohne dass ich das bemerkte. Es dauerte ungefähr ein halbes Jahrhundert, bis der Mut da war, zu schreiben, was an jenem Abend in New York mit mir geschehen war.